Wir haben hier vernommen, dass die Ex-Jesuiten Schlesiens einen Generalvikar für die Zeit der Gefangenschaft des Ex-Jesuiten Ritschi, des Ordensgenerals zur Zeit der Aufhebung, gewählt haben. Diese wahrhaft schismatische Handlung hat bei vernünftigen Personen einen lebhaften Eindruck gemacht. Selbst die fanatischen Anhänger wagen nicht, diesen Schritt zu rechtfertigen, der zu deutlich dartut, dass die Ex-Jesuiten von Schlesien keine andere Autorität anerkennen als die, welche ihren Interessen und Ansichten günstig zu sein scheint. Der Papst war über dieses Benehmen mehr skandalisiert als verwundert und hat hierbei ins Gedächtnis zurückgerufen, was er mir vor einiger Zeit gesagt hatte, dass das Aufhebungsbrevel nur zu sehr gerechtfertigt sein würde. Der Papst hat erfahren, dass sich viele Ex-Jesuiten zu Genua, in Holland, in Schlesien und an den Grenzen von Russland versammeln. Angesichts dieser Umtriebe und Intrigen ist seine Heiligkeit mehr denn jemals entschlossen, das Aufhebungsbrevel mit aller Festigkeit aufrechtzuerhalten, und hält dafür, dass der förmliche Ungehorsam des größeren Teiles dieser säkularisierten Ordensleute alle Tage mehr den Vorteil, die Gerechtigkeit und die Notwendigkeit der Aufhebung einer Gesellschaft dartut, die so unruhig ist und sich so wenig der Autorität des Oberhauptes der Kirche unterwirft. Bei Taina am angegebenen Ort, Band 2, Seite 496 und folgende. Auch in Weißrussland wurden die Jesuiten unter dem Schutze der Kaiserin Katharina II. Zu Rebellen gegen das Papsttum. Um ihre Widersetzlichkeit zu bemänteln, erdichteten sie zwei päpstliche Breven vom 7. und 29. Juni 1774, die ihnen die Fortexistenz in Russland erlaubt hätten. Der Ex-Jesuit Benislavski, Propst des Kapitels von Mohilev, hatte sogar die Kühnheit, die Mehr zu verbreiten, Clemens XIV. Habe ihm bei einer Audienz im Jahre 1782 gesagt: »Ich bestätige die in Weißrussland bestehende Gesellschaft Jesu, ich bestätige sie, ich bestätige sie.« Und diese Fälschung findet sich als Tatsache in den Werken der Jesuiten Cahour und Curzi, des Jesuitenadvokaten Cretineau-Joly. So ist der von den Ex-Jesuiten gegen das Papsttum wegen des Aufhebungsbreves erregte Sturm ein neuer Beweis für die Hohlheit und Brüchigkeit jesuitischer Ergebenheitsversicherungen für Rom. Offiziell überbietet sich der Orden in Beweisen hingebender Liebe, unbedingten Gehorsams, inoffiziell wühlt er gegen den Stuhl Petri, sobald der Stuhlinhaber ihm entgegen ist. Bei diesem Urteil verkenne ich keineswegs die harte Lage, in die damals die Jesuiten versetzt waren. Ihr an Glanz, Macht, Reichtum, Einfluss fast unerreicht dastehender Orden wurde vernichtet. Das war für die Mitglieder ein furchtbarer Schlag, gegen den ihr Gefühl sich aufbäumte. Natürlich, menschlich war also der jesuitische Widerstand. Aber der Jesuitenorden will mit seiner Askese übernatürlich und übermenschlich sein, und diese Askese hat gänzlich versagt. Christlicher Heroismus, christlich-heroisch im ultramontan-katholischen Sinne, war bei all den offenen und geheimen Machenschaften gegen Rom nicht vorhanden. Schmähliches Fiasko hat dabei auch der jesuitische Gehorsam gemacht. Man lese die Ordensgrundsätze über den Gehorsam und vergleiche sie mit dem Verhalten der Jesuiten bei der Aufhebung. Oder wollen die Jesuiten behaupten, dass der Papst nicht der Obere des Ordens ist, dass ihm nicht blinder Gehorsam gebührt, dass seinen Anordnungen gegenüber das eigene Urteil nicht zurückzustellen sei? Oder wollen sie die Befehle des Aufhebungsbreves als offenbare Sünde hinstellen, das heißt als den einzigen Fall, in dem man nach den Ordenssatzungen dem Befehle des Oberen, der Christ die Stelle vertritt, nicht zu gehorchen braucht? Das Kapitel von der Aufhebung des Jesuitenordens gibt auch Gelegenheit, einige besonders markante Fälschungen jesuitischer Koryphäen an den Pranger zu stellen. Obwohl der Jesuit Carlos Sommervogel in seiner großen Bibliographie des Jesuitenordens, Brüssel, Paris, 1892, Band 3, Seite 606 und folgende, die als wissenschaftliches Werk ersten Ranges gepriesen wird, dem Jesuiten Feller und seinen literarischen Arbeiten 25 Quartspalten widmet, übergeht dessen oben geschilderte antipäpstliche journalistische Tätigkeit völlig. Das ist schlimm. Weit schlimmer ist aber, was auch hier der Jesuit Dur, der offizielle Geschichtsschreiber der deutschen Ordensprovinz, leistet. Dur bringt Zeugnisse bei zum Beweise, dass die Zustände im Orden keinen Grund zur Aufhebung geboten hätten, alles sei in bester Ordnung gewesen. Als ersten und gewichtigsten Zeugen führt er den Jesuiten Cordara an. Ein allgemeines Urteil fällt Cordara, der durch seinen Aufenthalt in Rom, seine vielen Verbindungen und sein Amt als Geschichtsschreiber des Ordens wohl in der Lage war, sich ein richtiges Urteil über die Zustände im Orden bilden zu können. Jesuitenfabeln, Band 4, Seite 426. Ganz recht. Aber gibt Dur etwa die oben mitgeteilte Stelle aus Cordaras Denkwürdigkeiten wieder, wo dieser genaue Kenner des Ordens die Aufhebung als ein Strafgericht Gottes bezeichnet, das über den maßlosen jesuitischen Hochmut hereingebrochen ist? Legt Dur etwa Cordaras Klagen vor über Verweichlichung der Ordensmitglieder, über ihre Verachtung anderer Orden und so weiter? Nichts davon. Als ob sie nicht existieren, unterschlägt Dur die umfassenden, seitenfüllenden, vernichtenden Urteile seines Ordensbruders und druckt dafür einige Sätze als allgemeines Urteil Cordaras ab, die ein kurzes Lob enthalten und die zudem in ihrer größeren Hälfte sich nicht einmal auf den Orden, sondern auf Cordara selbst beziehen. Und diese wenigen Worte Cordaras, die gegenüber seinen gleich darauf folgenden, von Dur unterdrückten Ausführungen quantitativ wie qualitativ vollständig verschwinden, nennt Dur das allgemeine Urteil Cordaras. Dur fälscht weiter. In Österreich, schreibt er, rief das Aufhebungsbrewe beim katholischen Volke allenthalben Trauer und Mitleid hervor, wie die hervorragendsten österreichischen Geschichtsschreiber wiederholt betonen. Die Gesellschaft Jesu, sagt Freiherr von Helfert, war populär im vollsten Sinne des Wortes. Jesuitenfabeln, Band 4, Seite 443. Damit ist der Historiker Helfert unter die Gegner des Aufhebungsbreves eingereiht. Und der Leser der Durschen Fabeln, seinem Buche konnte er keinen besseren Namen geben, ahnt nicht, dass das Urteil Helferts, und zwar an der von Dur mit dreister Stirne angeführten Stelle, über den Jesuitenorden und seine die Aufhebung veranlassenden Missstände ganz anders lautet. Helfert schreibt: Die Geistlichkeit war ihnen, den Jesuiten, missgünstig, einige Orden hassten die Gesellschaft mit unversöhnlichem Eifer, die Behörden wollten nichts mit ihr zu tun haben, nicht wenige Staatsmänner waren den Jesuiten abgeneigt.